Erster, hört mir zu, mein Volk. Ich möchte euch wichtige Dinge lehren. Zweiter, ich erzähle euch Geschichten aus der alten Zeit. Dritter, wir kennen diese Geschichten gut. Unsere Väter haben sie uns erzählt. Vierter, wir erzählen sie unseren Kindern weiter. Wir sagen ihnen, wie mächtig Gott ist. Fünfter, Gott gab Israel Regeln. Er sagte unseren Vätern, lehrt eure Kinder diese Regeln. Sechster, die nächste Generation soll sie lernen. Auch die Kinder, die noch kommen. Siebter, sie sollen Gott vertrauen. Sie sollen seine Taten nicht vergessen. Achter, sie sollen nicht wie ihre Väter sein. Die Väter waren stur und untreu. Neunter, die Männer von Ephraim hatten Bogen. Aber im Kampf liefen sie weg. Zehnter, sie hielten die Abmachung mit Gott nicht. Sie folgten seinen Gesetzen nicht. Elfter, sie vergaßen seine großen Taten. Sie vergaßen die Wunder von Gott. Zwölfter, Gott tat Wunder in Ägypten. Er tat sie auf dem Feld von Zoan. Dreizehnter, er teilte das Meer. Das Volk ging hindurch. Das Wasser stand fest. Vierzehnter, am Tag führte er sie mit einer Wolke. Nachts leuchtete ein Feuer. Fünfzehnter, er öffnete Felsen in der Wüste. Er gab ihnen sehr viel Wasser. Sechzehnte, Bäche kamen aus dem Stein. Das Wasser floss wie ein Fluss. Siebzehnter, aber sie machten weiter Fehler. Sie waren in der Wüste gegen Gott. Achtzehnter, sie wollten Gott prüfen. Sie verlangten Essen für ihren Hunger. Neunzehnter, sie sprachen gegen Gott. Sie fragten, kann Gott uns in der Wüste Essen geben? Zwanzigster, er schlug den Felsen und Wasser kam. Aber kann er auch Fleisch geben? 21. Gott hörte das und wurde böse. Ein Feuer brannte gegen das Volk. 22. Sie glaubten Gott nicht. Sie vertrauten seiner Hilfe nicht. 23. Dann befahl er den Wolken. Er öffnete die Türen des Himmels. 24. Er ließ Manna wie Regen fallen. Er gab ihnen Brot aus dem Himmel. 25. Die Menschen aßen das Brot der Engel. Er schickte ihnen genug Essen. 26. Er ließ den Wind am Himmel wehen. Er brachte den Südwind mit Kraft. 27. Er ließ Fleisch wie Staub regnen. Es gab viele Vögel wie Sand. 28. Die Vögel fielen mitten in ihr Lager. Sie lagen überall um die Zelte. 29. Sie aßen und wurden sehr satt. Gott gab ihnen, was sie wollten. 30. Aber sie wollten immer noch mehr. Das Essen war noch in ihrem Mund. 31. Da wurde Gott sehr zornig. Er tötete die stärksten Männer von Israel. 32. Trotzdem machten sie weiter Fehler. Sie glaubten seinen Wundern nicht. 33. Deshalb endete ihr Leben schnell. Ihre Jahre vergingen in großer Eile. 34. Wenn er sie bestrafte, suchten sie ihn. Sie kamen zurück zu Gott. 35. Sie erinnerten sich, Gott ist unser Schutz. Er ist der Retter. 36. Aber sie sagten nur nette Worte. Mit ihrer Zunge lügten sie ihn an. 37. Ihr Herz war nicht ehrlich. Sie hielten sich nicht an die Abmachung. 38. Aber Gott war gut zu ihnen. Er vergab ihre Schuld und half ihnen. 39. Er wusste, sie sind nur Menschen. Sie sind wie ein kurzer Wind. 40. Oft waren sie in der Wüste gegen ihn. Sie machten ihn dort traurig. 41. Immer wieder prüften sie Gott. Sie ärgerten den heiligen Gott von Israel. 42. Sie dachten nicht an seine Kraft. Sie vergaßen den Tag ihrer Rettung. 43. Er zeigte seine Zeichen in Ägypten. Er tat Wunder im Land Zoan. 44. Er machte das Wasser in den Flüssen zu Blut. Niemand konnte trinken. 45. Er schickte Fliegen gegen sie. Er schickte Frösche, die alles zerstörten. 46. Er gab ihre Pflanzen den Käfern. Heuschrecken fraßen ihre ganze Ernte. 47. Er machte ihre Weinstöcke mit Hagel kaputt. Das Eis zerstörte ihre Bäume. 48. Der Hagel tötete ihre Tiere. Blitze trafen ihre Herden. 49. Er schickte seinen großen Zorn. Er schickte Unglück und böse Engel. 50. Er ließ seinem Ärger freien Lauf. Er rettete sie nicht vor dem Tod. 51. Er tötete alle ersten Söhne in Ägypten. Das geschah im Land Hem. 52. Er führte sein Volk wie Schafe hinaus. Er leitete sie durch die Wüste. 53. Sie hatten keine Angst. Aber das Meer bedeckte ihre Feinde. 54. Er brachte sie in sein heiliges Land. Er brachte sie zum Berg. 55. Er vertrieb andere Völker. Er gab Israel das Land zum Wohnen. 56. Aber sie prüften Gott wieder. Sie hielten sich nicht an seine Regeln. 57. Sie waren untreu wie ihre Väter. Sie waren wie ein kaputter Bogen. 58. Sie machten ihn zornig mit falschen Göttern. Ihre Figuren ärgerten ihn. 59. Gott sah das und wurde böse. Er wollte nichts mehr von Israel wissen. 60. Er verließ sein Haus in Silo. Dort hatte er bei Menschen gewohnt. 61. Er ließ seine Kraft gefangen nehmen. Der Feind nahm alles weg. 62. Er ließ sein Volk im Krieg sterben. Er war sehr wütend. 63. Das Feuer tötete die jungen Männer. Die jungen Frauen heirateten nicht. 64. Die Priester starben durch das Schwert. Die Witwen weinten nicht. 65. Dann wachte der Herr wie aus dem Schlaf auf. Er war stark. 66. Er schlug seine Feinde zurück. Sie bekamen eine ewige Schande. 67. Er wählte die Familie von Josef nicht aus. Er nahm nicht Ephraim. 68. Er wählte den Stamm Juda. Er wählte den Berg Zion. 69. Er baute sein Haus sehr hoch. Es soll für immer fest stehen. 70. Er wählte David als seinen Diener. Er holte ihn von den Schafen. 71. David passte früher auf Schafe auf. Jetzt sollte er Israel führen. 72. David führte sie mit gutem Herzen. Er leitete sie mit kluger Hand.